Es sollte einen stutzig machen, dass das Grundeinkommen hauptsächlich von Menschen gefordert wird, die sehr viel Geld haben. Ich glaube nicht mehr daran, dass sie es aus Selbstlosigkeit fordern, sondern weil es für sie praktisch wäre, die staatliche Einflussnahme auf den Arbeitsmarkt auf ein Minimum zu reduzieren. Würden sie dann Arbeitsplätze abbauen oder offshoren, könnte man das politisch kaum noch problematisieren. Denn die Leute haben ja ein Grundeinkommen, staatlich finanziert. Und transnationale Konzerne würden es weiterhin schaffen, durch diverse Tricks so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, um dieses Grundeinkommen nicht mitfinanzieren zu müssen. Das heißt, dass hauptsächlich die Mittelschicht das Grundeinkommen finanzieren würde, was auf lange Sicht sicher nicht zu mehr Solidarität, sondern zu Unmut gegenüber denjenigen führen würde, für die das Grundeinkommen immer wieder leicht erhöht werden müsste, weil es ihre einzige Einkommensquelle wäre.